Frage des bedachtsamen Schülers. Meister, bist du ein Weiser des Ostens oder des Westens? Antwort: Weder noch, ich bin kein Weiser. Das, was mich auszeichnet, ist meine Kritikfähigkeit und meine Fähigkeit, Dinge genau zu formulieren. Es gibt sowohl im Osten als auch im Westen sehr viel Weisheit. Nehmen wir das typische Beispiel der östlichen Weisheiten des Qi, das durch Yin und Yang sich manifestiert. Dieses Qi ist die ursprüngliche, eigentliche, wesentliche Lebenskraft, so sehen das die Weisen des Ostens. Ich kann dazu nur sagen, ich weiß es nicht, weil ich es zwar beobachten kann, dass es so etwas gibt, ich kann es spüren, ich kann den Fluss wahrnehmen, aber ich kann nicht sagen, ob das der Ursprung des Lebens ist. Wo wäre dann vielleicht der Ursprung des Lebens? Die westliche Tradition behauptet, diesen Ursprung im Allwissen der Person oder dieses Wesens zu finden, das sie Gott nennen. Das ist der eine Gesichtspunkt, den die meisten vertreten, obwohl sich eine starke wissenschaftlich-kritische Denkweise auch etabliert hat und man vielleicht gar nicht mehr so sicher sein kann, dass nicht die anderen Kritischen in der Mehrzahl sind, die sagen, wir wissen das noch nicht, wir werden es vielleicht nie wissen, aber wir gehen davon aus, dass wir es durch Beobachtung besser verstehen können. Das sind zum Beispiel die Physiker mit der typischen Urknalltheorie. Das Wunderbare an diesen Beobachtungen ist, dass es keine auffällt, wie sehr sich die Welt dieser Beobachtungen im Kreis dreht. Dazu zwei Überlegungen. Zu meiner Jugend, etwa 1980, 1970, ja sogar 1955, etwa als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war das sogenannte Atom das kleinste Teilchen, das man sich vorstellen konnte, das es gibt. Kleineres gibt es nicht, war damals die offizielle Lehrmeinung. Es gab und gibt wahrscheinlich auch noch heute das berühmte Atomium in Brüssel. Das ist ein denkmalmäßiges, eine Struktur, die eben Atomteile, also die eben dieses Atom in der Bewegung darstellt. Da gibt es, das Atom besteht eben, ja. Und da ist schon wieder mal die erste logische Frage, die unklar ist, aus Elektronen und Neutronen und Positronen, keine Ahnung, was das alles in der Wissenschaft wirklich ist oder wie es genau heißt. Das Wesentliche ist, dass der Kern etwas größer ist und dass die Elektronen darum herum sich bewegen, in der Mitte ist nichts. Die Größenordnung liegt in dieser Struktur, nicht in diesem ausgestellten Atomium, aber in der Realität der physikalischen Messbarkeit ist etwa die Größe eines Fußballes als der Kern des Atoms, die Entfernung eines ganzen Fußballfeldes, und dann kommt die Größe einer Erbse, das Elektron, das sich darum herum bewegt. Dazwischen ist nichts. So in etwa war die Überzeugung, dass es ist, das ist die Welt. Dazu ein paar interessante Bemerkungen. Die Welt, in dem, was sie wirklich ist, zu begreifen, ist eine alte Suche und keinem ist es bis jetzt gelungen. Das beste Beispiel ist der Strom. Natürlich wissen wir, wie man damit umgeht, aber es ist noch keinem gelungen, es wirklich zu verstehen, was die Substanz von Strom tatsächlich ist. So ähnlich ergeht es den Forschern, die dann versucht haben, Stichwort Quantenforschung, die einzelnen Bestandteile eines Elektrons, eines Atomkerns genauer zu untersuchen. Dazu eine kurze geschichtliche Erläuterung. Ich glaube, es war 1700 etliches, wo zum ersten Mal ein Arzt, der dann verlacht wurde, die Beobachtung gemacht hat, dass wenn man Licht, also das normale Sonnenlicht, filtert, und zwar so wie man heute polarisierte Sonnengläser hat oder ähnliche Formen des Filterns, er hat es polarisiert, dann entsteht, nachdem es durch dieses Glas, das eben polarisiert durchscheint, auf der anderen Seite des Glases keine gleichmäßige beleuchtete Fläche, sondern ein Wellenmuster. Das war im Grunde die erste Beobachtung zum Thema Quantenphysik. Daraus resultieren Fragen über die Natur des Lichtes, die erst vor kurzem einigermaßen genauer verständlich beantwortet wurden, nämlich durch Einstein, durch Bohr und durch die entsprechenden quantentheoretischen Überlegungen und natürlich ganz wesentlich die Experimente, die damit einhergehen. Kommen wir zurück zu unserer Frage, was ist? Was ist? Es ist nicht das Elektron, weil das Elektron besteht aus kleineren Teilchen. Es ist das Qi, weil das Qi ist per Definition ein etwas, was ist. Es ist kein Widerspruch, wenn man die richtigen Fragen stellt. Wenn man die kritischeren Fragen stellt, ist alles ein Widerspruch. Die Quantenphysiker stellen natürlich kritische Fragen, genauso wie es auch die Weisen des Ostens tun. Die Weisen des Ostens haben es geschafft, das, was sie nicht genau definieren können, und in dem, dass sie das nicht können, zu übereinstimmen. Genauer zu untersuchen in Bezug auf, wie es nützlich ist. Der klassische Akupunkteur, der die Nadeln zur Akupunktur in deine Haut steckt, kennt, ich glaube, 32 Arten von Qi-Energie, die im Körper sind, und er weiß, wo ein bestimmter Punkt für ein bestimmtes Organ sich befindet, das, wenn es krank ist, durch die Anregung, dass mehr Qi dadurch, dass da jetzt eine Nadel in diesem Energiefluss sich befindet, zum kranken Organ kommt, sodass es wieder gesund wird. Die chinesische Medizin hat zu meiner großen Überraschung sich tatsächlich voll und ganz etabliert, denn wie ich jung war und so um die 25 das alles so von weiter Ferne gehört habe, war es völlig unklar, ob das wirklich Substanz hat oder nicht. Über Homöopathie will ich hier und jetzt nicht sprechen. Fest steht, dass wir durch Beobachten und Messen die Dinge in ihrer wesentlichen Substanz besser in den Griff bekommen oder wahrnehmen können. Aber die Frage, was es ist, bis jetzt und wahrscheinlich auch nie auf diese Art beantworten können. Vielleicht in der Meditation, vielleicht in eigenen Bewusstseinszuständen, aber auch darüber will ich hier nicht reden. So wie die Wissenschaft des Westens uns eine hohe technische Entwicklung gebracht hat, hat uns die Wissenschaft des Ostens eine hohe Anwendbarkeit von Energieströmen, wenn man das sagen darf, was wahrscheinlich nicht ganz richtig ist, aber das ausdrückt, womit man umgeht, gebracht, die in ihrer substanziellen Qualität der Beobachtung dadurch, dass sie heilt und in vieler anderer Hinsicht Verwendung findet, bestätigt ist. Also beides sind Wissenschaftler im Endeffekt. Wozu brauchen wir dann Religion? Wissenschaft hat immer versucht, mehr zu erreichen. Die typische Wissenschaft des magischen Suchens nach Gold oder der Vereinigung mit Gott des Ostens, das ist immer Hand in Hand gegangen. Nur eine Nebenbemerkung ist, dass es sehr wohl Übereinstimmungen gibt, die unglaublich stark herausragen. Der Osten hat die Vereinigung der Seele, das ist ganz grob formuliert, mit dem Nichts als die letzte Stufe der Bewusstwerdung, wenn man das so sagen kann. Beschrieben währenddem die wesentliche Übung der Magie aus der Kabbala, das Schweigen ist. Das heißt, nichts denken. Soweit die Nebenbemerkung. Wie sieht es nun aus mit unserem Quantenphysiker? Oder 2009 nach Christus, westliche Zeitrechnung, hat Hans-Peter Thür in einem Buch ganz klar gesagt, die Quantenphysik hat bewiesen, dass Gott existiert. Gott ist Bewusstsein, Gott kommt aus dem Nichts oder ist das Nichts. Die Materie ist aus Nichts erschaffen. Das klingt schon sehr nach taoistischer Weisheit. Nur Hans-Peter Thür hat nicht die Grundlage des östlichen Philosophierens für seine Schlussfolgerungen herangezogen, sondern schlicht und einfach seine Beobachtungen der Berechnungen der Quantenphysik. Quantenphysik misst. Punkt. Mehr macht sie nicht. Sie kann messen. Punkt. Aus. Was dann mit den Ergebnissen dieser Messungen gemacht wird, ist eine andere Sache. Ein entscheidender Vorteil, und das wissen, glaube ich, mittlerweile alle, ist, dass die berühmte CD, natürlich dann die DVD, als Folge der CD, als Nachfolgerin, ein Ergebnis quantenphysikalischer Erkenntnisse war, nämlich, dass das Laserlicht in seiner Anwendung besser verstanden werden konnte, sodass es praktisch eingesetzt wird. Denn im Grunde genommen ist das ein pulsierender Lichtstrahl, der eben mit einer hohen Frequenz durch Spiegelungen im Datenträger, nämlich im Normalfall der Plastik CD, oder zu Beginn jedenfalls der Plastik-CD, eine Änderung in der Interferenz seiner Schwingung messbar macht mit ökonomischen Mitteln, die in jedem CD-Player umgesetzt ist, sodass ein Impuls ja oder nein unterschieden werden kann. Das ist das berühmte Digitalisieren des analogen Signales. Wenn man zum Beispiel redet, und das kennt ja jeder, gibt es eine gewisse Schwingung. Man kann sogar den Luftrauch spüren, man kann die Schwingung des Redens spüren. Das typische Beispiel ist eine Dose, auf der einen Seite offen, auf der anderen Seite ein kleines Loch in der Mitte mit einer Schnur zur selben Dose. Die Dosen werden so gehalten, dass die Schnur gespannt ist. Über eine Entfernung von vielleicht 20 Meter jemand redet in die Dose. Dadurch entsteht die Schwingung, die über die Dose auf die Schnur übertragen wird, die dann in einer Entfernung von 20 Metern, wo man, wenn man leise spricht, das Wort nicht mehr hören kann, es aber sowohl aus der Dose hören kann, weil eben die Schwingung übertragen wurde. Das ist eine analoge Schwingung. Im Zeitalter des Computers war es praktischer, anstatt analogen Signalen so eine analoge Schwingung wie mit der Dose und der Schnur überträgt eben ein analoges Signal, dieses Signal zu digitalisieren. Das bedeutet, dass man in einer Sekunde vielleicht 1000 Mal dieses Signal ansieht und ihm einen bestimmten Wert zuteilt. Und dann überträgt man nicht das ganze Signal, sondern nur die Werte, die pro Tausendstel Sekunde jeweils gemessen wurden und übersetzt das dann wieder in ein nahezu identisches analoges Signal. Die Frequenzen, das heißt, wie genau man das anschaut, diese Dinge machen dann die Qualität aus. Das Auge nimmt zum Beispiel ein, ich glaube, alle 20 Sekunden oder so, alle 20 Sekunden ein Bild wahr und setzt daraus eine Bewegung zusammen. Das heißt, man kann ein Signal digitalisieren und so wird das eben mit, so kann jede Schwingung digitalisiert werden. So funktioniert das eben auch, wenn man eine CD hört, wenn man in irgendeiner Form Musik über den Computer hört, alles, was ursprünglich analog war, nämlich die Stimme des Sängers, wurde digitalisiert, konnte so besser über die Entfernungen transportiert werden, konserviert werden und dann wieder zusammengesetzt, erscheint es uns als echtes Bild. Genauso hat die CD als echtes Bild, als echter Klang, als wie wenn man ihn normal hört, weil unsere Wahrnehmung eben begrenzt ist, weil wir nicht genauer hören können. Für das Kino ist das ja bekannt, dass man eben einen Film aus einzelnen Bildern hat, der dann eben schneller zusammengesetzt wird, als unser Auge es wahrnimmt und daher wir das die Illusion der Bewegung haben. Im Grunde genommen macht der Computer nichts anderes als Lichtpunkte zu beleuchten. Die CD macht eben genau das, dass sie einzelne digitale, das heißt digitalisierte Informationen speichert. So wurde die Quantenphysik schlussendlich etwas, in die es sich ausgezahlt hat, zu investieren, wo die Forschungsgelder etwas gebracht haben, weil jeder gerne Geld für CDs, DVDs und Ähnliches ausgibt. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich ein Gewinn ist für die Menschheit. Nur da kommen, das wäre ja schon wieder eine philosophisch-religiöse Frage mit einer ethischen Wertung. Entscheidend ist, dass es sich rentiert hat, weil es die Leute angenommen haben, die Ergebnisse der Beobachtung der Quantenphysik. Allerdings hat die Quantenphysik so ein Phänomen wie eine CD eher als Nebenprodukt produziert. Die sogenannten Grundlagenforschungen interessieren sich am Rande für solche Nebenprodukte. Die Frage ist, was ist das kleinste Teilchen, woraus besteht die Welt, was steckt dahinter, welche Antworten können wir persönlich daraus bekommen. Nun, im Grunde genommen sieht es so aus, als ob wir daraus keine Antwort bekommen, weil je genauer man forscht, umso größer werden die Instrumente der Forschung. Typischer Fall ist CERN. Das ist nichts anderes außer ein Riesenmessgerät oder ein Gerät, eine Maschine, um zu beobachten. Und alles, was wir wissen können, ist die Formel, die Mathematik, die Messergebnisse. Es ist mehr als ein Genie notwendig, oder es gibt eben nur ganz wenige Menschen, die imstande sind, hier den Überblick zu bewahren. Nur eines haben sie und können sie so nicht finden. Eine Antwort auf die Frage, was ist Bewusstsein? Gibt es Gott? Gibt es Qi? Ist die Welt aus diesem und jenem Material oder Nicht-Material zusammengesetzt? Ergebnisse sind mathematische Formeln, mathematische Berechnungen, Tabellen von verschiedenen Werten, bestätigte Theorien, dass hier ein anderer Wert gefunden werden muss, ähnliche Dinge. Die Interpretation dieses riesigen Formelmaterials ist natürlich ein Anliegen der Leute, die sich damit beschäftigen. Und schon alleine, um damit umgehen zu können, müssen sie vertraute Begriffe verwenden. Das typische Beispiel ist der sogenannte Nichtraum. Zurzeit ist die aktuelle Interpretation der angesehenen Quantenphysiker die, dass Materie aus dem Nichtraum entstanden ist und dass in irgendeiner Form ein Bewusstsein diese Materie erschafft. Das ist natürlich sehr, oder dass Gott im Nichtraum ist oder der Nichtraum ist. Man muss sich unter Nichtraum keinen Raum und keine Zeit vorstellen. Das kann man natürlich nicht. Denn sich weder Raum noch Zeit vorzustellen, ist eben vielleicht nur in bestimmten Formen der Meditation möglich, genauso wie die höchste Stufe, die Vereinigung mit dem Nichts von den Taoisten, als etwas für den Normalsterblichen so dargestellt ist, dass man sich darunter kaum etwas vorstellen kann. Es ist auch eine unglaubliche Ähnlichkeit mit der Komplexität, wie sich was äußert oder erklärt, gerade bei den buddhistischen Religionen und bei der Art und Weise, wie die Quantenphysiker über die Dinge reden, festzustellen. Also, es gibt den Nichtraum, die Nichtzeit, das Nichts. Das ist die logische Schlussfolgerung, zu der die intelligentesten Quantenphysiker, die die modernsten Geräte kennen, die modernsten Ergebnisse und Aktivitäten in dieser Richtung kennen. Sie versuchen hier eine vernünftige, interpretierbare Theorie zu entwickeln, aber über den Nichtsraum und die Nichtzeit sind sie sich einig. Die existiert aufgrund der Logik der Beobachtung. Damit sind wir genau dort, wo die Weisen des Ostens mit ihrer Definition des Qi stehen, nämlich es kommt in verschiedenster Form zum Menschen oder der Mensch ist damit erfüllt und die Aufgabe des Menschen ist es, in das Nichts wieder zurückzugehen, oder das ist die höchste Bewusstseinsstufe. Der Weise des Ostens hat im Wesentlichen folgende Definition. Das Qi hat eine männliche und eine weibliche Komponente. Die beiden manifestieren sich zum Beispiel so, dass das Yang männlich der Himmel ist, das Yin oder Ying die Erde ist. Im Menschen gibt es die Formen des Qi eben vereint. Man kann dann auch sagen, es gibt das Qing, das ist die sexuelle Energie, und das Xin, das ist die Geistenergie. Also diese drei Energieformen im Zusammenhang mit dem Körper, nämlich die eigentliche Lebensenergie, die in der Färbung der Sexualenergie und die in der Färbung des Geistes, der Geistenergie oder des Bewusstseins. Hier unterscheiden die Lehrer des Ostens im Wesentlichen acht Stufen, nämlich das, was der Mensch durch seine Eltern mitbekommen hat, die eigentliche ursprüngliche Energie, mit der man ausgestattet wird, dann die Luft, der Atem, die Nahrung, das war das dritte. Das vierte sind die Energieströme die durch den Körper fließen, wie eben über die großen Energiekanäle und auch die kleineren, feineren. Im Wesentlichen sind das eben die Wirbelsäule, die Chakren und all das, was der chinesische Arzt in seiner Akupunktur und in ähnlicher Form zu heilen kennt. Dann gibt es als fünftes eine sogenannte pulsierende Energie. Das sind die ganzen Rhythmen. Es gibt nicht nur den Herzrhythmus, es gibt viele andere Rhythmen. Als sechstes wird das sogenannte Qing oder die Sexualenergie spezifiziert. Hier ist eine Theorie, oder ich verstehe das jedenfalls so, und ich finde, das ergibt genauso viel Sinn wie unsere Nicht-Antwort in der westlichen wissenschaftlichen Denkweise. Im Samen oder in den Ovarien der Frau wird durch das Qi eine Schwingung erzeugt, die augenblicklich ein typisches Erröten, ein typisches sich wohlerfühlen, ein typisches momentanes Verliebtsein, eine typische Freude, wo eben das Qi durch die Schwingung der Samen erzeugt wird. Als siebte Form ist das Qing zu sehen, nämlich die Geistenergie und das Bewusstsein. Und dann die Nicht-Energie oder das Vereinen mit dem Nichts. Das sind im Wesentlichen acht Formen des Qi. Wenn wir jetzt diese Theorie, es gibt eine wesentliche Lebensenergie. Es gibt irgendetwas, was wir nicht definieren können. So sagt die Wissenschaft im Westen, beziehungsweise beobachtet das gar nicht so von dieser Seite her. Wenn wir diese beiden Dinge nebeneinander stellen, fällt uns mehr und mehr auf, dass der Unterschied verschwindet. Es ist eine Betrachtungsweise, wie man eben schaut, was man sich anschaut. Ich weiß, dass ihr, nachdem ich euch gesagt habe, es soll jeder einmal für sich seine Sexualenergie wecken und versuchen, die irgendwie in den Kopf zu lenken, total verrückt seid im Spiel, im Üben dieser Energie, dass es eine wunderbare, tolle Sache ist, dass man aber auch das Gefühl hat, dass da irgendwo Grenzen stecken. Zum Glück ist das hier in der Gruppe nicht passiert, aber es könnte noch passieren, dass sogenannte psychosomatische Probleme auftauchen. Zum Beispiel, dass jemand Entzündungen bekommt, dass jemand depressiv wird, dass jemand ein starkes Suchtgefühl empfindet. Im Endeffekt, dass jemand durchdreht und nicht mehr zu retten ist, so wie das sehr bekannt und häufig den Magiern des Westens passiert. Man nehme einen Crowley, der sein Leben als Heroinsüchtiger beendet hat. Er stand dazu, er hat sich darüber nicht beklagt, aber er hat von meinem Gesichtspunkt gesehen zu viel solcher Energien geweckt und ist dann nicht damit fertig geworden. Faust beschreibt das, Faust sagt das, Goethe beschreibt das. Die Kräfte, die ich rief, werde ich nicht mehr los oder so ähnlich. Und genau das möchte ich euch in den nächsten beiden Stunden erklären, wie ihr solche Kräfte wecken könnt, die dann natürlich möglicherweise über euch die Herrschaft gewinnen. Daher, nach diesem zweiten Kapitel, im nächsten Kapitel, wie man solche Energieblockaden, wie man solche Gefahren, dass man irgendwo stecken bleibt, möglichst gut vermeiden kann. Hundertprozentig kann man das nie sagen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass etwas passiert. Der Weg zur Erleuchtung ist kein Honigstecken. Es ist ein sehr gefahrenvoller Weg. Und im darauf folgenden Kapitel, das heißt dann im vierten, eine Möglichkeit, Magie zu betreiben, die Situation, in der man sich dann befindet, dass man weiß, wie man Magie betreibt, mit der Möglichkeit, seine Energie durch sexual-tantrische, taoistische Übungen fast zum Unendlichen zu steigern, ist eine sehr brisante Mischung. Daher ist es wahrscheinlich bei vielen, die dieses Prinzip wissen, verstehen, für sich angewandt haben und auch zum Teil weitergegeben haben, es ist eben für viele ein gewisses Zögern, haben eben viele gezögert, es weiterzugeben. Es ist brisant, aber es ist durchaus zu meistern.